El Local, Altstadt in Barcelona. Wir sind im Raval. Dem früheren Barrio Chino. Kurz bevor die Calle Hospital auf die Calle del Carmen trifft und beide Straßen in die San Antonio Abad einmünden, geht es links in eine der am wenigsten glamourösen Straßen der gesamten Stadt hinein, in die Carrer de la Cera. Hier liegt ein Laden, der El Local heißt, mit K geschrieben, wie das in der spanischen Anarchisten-Orthographie so üblich ist. Hier hat man das Gefühl, zurück in die Zeit geworfen zu sein. Alles wirkt alt, trist, aufgegeben. Der Sturm der Modernisierung hat diese Straße großmütig übersehen. Nur das Parkhaus und die mit Sprühdosenfarbe bekrakelten Wände und Türen lassen den Passanten an gewisse Viertel Chicagos vor 30 Jahren, also an die europäischen Großstädte von heute, denken. Die Carrer de la Cera ist grau. In ihrem trüben Licht sieht alles leicht angeschmuddelt aus. Da ist ein asiatischer Mobilfonshop, La Mora geheißen, eine Halal-Metzgerei. Etwas weiter liegt auf der rechten Seite das winzige Gitano-Museum, Ecomuseo Urba Gitano de Barcelona. Neben dem Rat des zinganen Volkes ein Schild. Yo Rumba, ich Rumba. Gitarre und Stuhl. Ich denke an den alten Eric Burden-Song Where the Sun Refuses to Shine. Unter einem Balkon an der Ecke baumeln die üblichen Kabelstränge aus dem Schaltkasten. Hier leben arme Leute, viele sind Migranten, Familien aus Asien und Arabien. Dazwischen noch die eine oder andere katalanische Oma. Auf einer Ecke liegen alte Matratzen und zerhackte Möbelfragmente am Boden. Ein asiatischer Fahrradbote flitzt mit seinem Paketkorb vorbei. Drüben ein Gemälde mit den Gesichtern von Rumba, Catalana-Musikern. Es ziert eine fensterlose Mauer. Ich erkenne Peret und El Gato Perez, zwei Berühmtheiten der Rumba-Catalana-Szene. Beide längst verstorben. Der Eingang des Lokals ist bunt bemalt, im Stil der US-amerikanischen Ethno-Underground-Comics der 80er Jahre. Es gibt zwei Logos. Oben eine plakative Freak-Gestalt, die den Namen El Local ruft. Die Buchstaben strömen ihr aus dem Mund. Unten ein schwarzer Stern auf rotem Grund. Klingeln steht an der rot gestrichenen Holztür mit dem Gitterrost. Doch es ist offen. Hier bin ich mit Iñaki verabredet, einem Anarchisten im Rentenalter, der im Lokal wirkt, schaltet, waltet und arbeitet. Und das macht er seit 36 Jahren. Fest im Kiez verankert. Iñaki ist der gute Geist hier. Er und seine Leute betreiben den Verkauf von Büchern, alten Vinylschallplatten, T-Shirts mit Anarcho-Ästhetik, Fansigns, Zeitschriften und Rebellen-Merchandising wie Tassen, Kalender, Aufkleber. Sogar ein St. Pauli-Totenkopf ist auf einem T-Shirt zu sehen. El Local organisiert auch politische Veranstaltungen, Lesungen und Debatten. Tische und Wandregale sind voller Bücher, politische Literatur zu Themen wie Arbeiterbewegung, Anarchosyndikalismus, Dritte Weltthematik, heute globaler Süden genannt. Feminismus, man sieht Bücher von Emma Goldman, Rudolf Rocker, eins über Punkrock, die PUM, die CNT-FAI-Milizen im Bürgerkrieg, dann Franz Fanon, weiße Haut, schwarze Masken. Viel Feminismus, Zapatista-Bewegung in Mexiko, Marx, Kropotkin. Und seit November vergangenen Jahres auch ein Buch über die Geschichte des freien Radiosenders Contrabanda FM. Denn Iñaki war sofort einverstanden, als ich ihm damals vorschlug, unser Buch ins Sortiment zu nehmen. Ja klar, er habe schon davon gehört, super, ein Dutzend Exemplare erstmal. Monate später komme ich wieder im Lokal vorbei und schaue einfach mal so rein. Da ist Mickey, ein Punk, der vor Jahren bei Contrabanda eine Sendung über, na was wohl, eben die Punkmusik und Kultur hatte. Die Sendung bestand hauptsächlich aus Konzertansagen und Berichte aus der Punkszene. Zaragoza, Madrid, Baskenland und natürlich hier Barcelona, aber auch internationale Sachen. Hey Alter, alles klar? Ja, lange nicht gesehen, was gibt's? Miki erzählt mir, dass seine Sendung Punkphilos noch existiert, aber als Podcast, im Netz. 2007 habe er bei Contrabanda aufgehört. Ich solle das notieren, doch, 3 Jahre habe seine Sendung gehalten, nicht 2, wie im Buch geschildert wird. Musste korrigieren, Alter. Ich frage ihn, was er denn für die nächste Auflage des Buches noch so ergänzen könnte. Ja, sagt er, das Interview mit Klaus von Vomito, das wäre seine beste Sendung überhaupt gewesen. Vomito heißt Kotze, irre gute Band, sagt er. Kotze, Klaus. Mir fallen seine Hände auf. Sie stecken wie damals immer noch in schwarzen, fingerlosen Handschuhen, obwohl es ein warmer Mittag ist und wir uns im schwülen Lokal befinden. Javier, ein Rentner mit Karl-Marx-Bart, der mit Iñaki zusammenarbeitet, kommt gerade hinten aus dem Büro und grunzt etwas. Dann sagt er, das wollte ich dich immer schon mal fragen, Miki, diese Handschuhe, was soll das denn überhaupt? Miki grinst, die sind mein Markenzeichen, Xavi. Und zu mir gewandt, ich könne ruhig ein Foto machen, für die Neuauflage des Contrabanda-Buches, falls es eine gäbe. Ja klar, ich mache ein paar Fotos. Miki arbeitet ein paar Stunden pro Woche im Lokal. Kiezdienst sozusagen. Ich rechne dann mit Iñaki die Contrabanda-Buchverkäufe ab. Immerhin 10 verkaufte Exemplare. Dann reden wir über das Lokal. Es steht zum Verkauf. Und ehe ein Investor kommt, wolle man den Laden durch eine Art Crowdfunding selber kaufen. Gute Idee. Als Stiftung und aus dem Spekulationskreislauf rausnehmen. Es werde einen Aufruf geben. Contrabanda könne das dann verbreiten. Klar, sage ich. Wir werden ein Jingle machen und es über die Foren im Netz verbreiten. Und es natürlich über den Sender laufen lassen. Barcelona, Fun City Blues. Altstadt in Barcelona. El Local. Carrer de la Cera. ¿Conoces el local? Es un rincón libertario en el barrio del Raval, en la calle de la Cera número 1, y están desde 1987. Nacieron para ser un punto de encuentro de luchas y resistencias del barrio, de la ciudad y del mundo. Comparten recursos con quien lo necesita y producen y distribuyen materiales alternativos y de cultura literaria. Ahora un fondo de inversión ha comprado el local donde llevan casi 37 años y no quieren renovarles el alquiler. Y por eso han decidido comprarlo, para que el local pueda ser un espacio para las luchas desde abajo por muchos años más. En todos estos años han mostrado que se podía funcionar desde la autogestión y el apoyo mutuo, sin subvenciones ni patrocinios, y piden ahora nuestro apoyo para poder seguir haciéndolo entre todas. Ayúdanos, ayúdales a hacerlo posible. Ayúdales a comprar el local en, ahora te doy la dirección de internet, ellocal.org/se-queda. Lo repito, ellocal, con K, todo seguido, .org/se-queda. Take them. 14 Stunden Woche, Firmenwagen und vollem Lohnausgleich. Es ist Samstag, der 11. Mai 2024. Ich befinde mich auf der Biocultura-Messe hier im Palau San Jordi. Eine riesige Halle. Die Biocultura ist eine der größten Messen für umweltfreundlichen Konsum, biologisches Essen, Speisen, Getränke. Hier gibt es alles, was auch nur im Entferntesten mit der Biokultur zu tun hat. Das heißt Naturprodukte, Naturstoffe, hier gibt es Hanf. Ich bin hier an einem Stand, der heißt Agnino Merina. Da gibt es Schuhe, die bestehen zu 100% aus biologisch abbaubaren Materialien. Das ist Hydrofugado Tejido, also eine Art Gewebe. Das ist hydroabbaubar. Alles, was mit Gesundheit zu tun hat, mit Naturmedizin, natürlichen Methoden, ist hier vertreten. Dann Apparate zur Reinigung des Trinkwassers, Gesundheitsklamotten, Massagetische, Massagegeräte, neue Methoden. Hier bin ich zum Beispiel in der Schule der Psycho-Osteopathie. Dann haben wir hier Kulala, heißt ein Stand. Das ist Kleidung aus Kanyamo-Gewebe. Sieht sehr schön aus, sind Naturstoffe ungefärbt. Hydrolux, Wasser, eine Art Purificadora. Trinkwasseraufbereitungsgeräte für zu Hause, für Industrie, Gewerbe, für Kneipen, Betten. Dann gibt es die sogenannten Food Trucks, die Fress-LKWs oder die fahrenden Imbissstuben, die Food Trucks nennt sich das heute. Sehr toll. Da haben wir Gesundheitsstrümpfe. Hier ist ein kleiner Modeladen auch. Sehr schöne Klamotten aus Naturstoffen. Also die Biokultura ist eigentlich ein großes Ereignis für alle Leute, die gesünder, besser und bewusster leben wollen, sich besser ernähren wollen. Contrabanda ist hier, also ich. Estamos aquí en la Biocultura. La parada se llama Justicia Alimentaria. Aquí hay una joven que se llama María y acaba de informarme con mucho criterio y muchos conocimientos sobre lo que es justicia alimentaria. María, ¿puedes dar un breve resumen solo para los oyentes que no sobrepase 2 minutos para que lo ponga y luego lo traduzca al alemán? Por supuesto. Justicia Alimentaria es una organización que lo que pretende sobre todo es recuperar la soberanía alimentaria. Es una organización ecologista, internacionalista, feminista y políticamente independiente, y lo que tratamos es de conseguir una sociedad y un sistema agroalimentario justo, equitativo, sostenible, que apoye todos los proyectos de kilómetro cero, de consumo local, que apoye por una educación, por una concienciación de qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos trayendo a casa como alimentación, y por una sociedad más justa y equitativa para todos. Gracias. Pues muy bien. Nuestra radio se llama Contrabanda FM, lo puedes pillar aquí en Barcelona. Genial. Y también en internet, Contrabanda FM. Bien. Así de fácil. Y para, diríamos, apoyaros, ¿qué se puede hacer? Pues estamos aquí en la Feria de Biocultura animando y concienciando e informando de todo lo que hacemos, y además buscamos que más y más gente se una a la organización como socia, y para ello podéis entrar en la web info@justiciaalimentaria.org. Y ahí se encuentra más información y también, supongo, una forma de colaborar con vosotros, de hacerse socio, supongo, ¿no? Sí. Vale, pues muchas gracias, María. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Igualmente. Ahora lo voy a traducir al alemán. María hat gesagt, dass die Justicia Alimentaria, also könnte man übersetzen mit die Ernährungsgerechtigkeit, eine Organisation ist, die versucht, die Menschen bewusst auf eine bewusste Ernährung hinzuweisen, zu trainieren, ihnen auch die Hilfsmittel in die Hand zu geben, diese bewusste Ernährung durchzusetzen. Dadurch wird erstmal aufgeklärt, das ist die Inzidenz hier. Dann geht es um die Erziehung und zum Schluss geht es um Aktionen, um zu sensibilisieren für die bewusste Ernährung. Das war sehr informativ und Maria ist hier nochmal. Maria hat gesagt, sie hat einen Freund in Jena, ne? Tenías un amigo en Jena, Sebastian. Sebastián, bueno, ¿qué puedes mandar un saludo a Sebastián? Un saludo a Sebastián Schlegel, donde quiera que estés. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir aquí nuestro paseo biocultural en este día del sábado, es día 10, ¿no? Día 11. El sábado, día 11, aquí en Biocultura. Y muchas gracias. Danke schön. Du fühlst mein Baby, was immer ich fühl. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 276. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es por la España. Fritz Wellnitz, der Besuch der Völkerbundkommission. Es war schon empfindlich kalt in diesen Oktober-November-Tagen des Jahres 1938, als wir Deutschen und Österreicher der 11. Brigade und anderer Einheiten zum Zweck der Repatriierung, wie die Rückführung in die Heimatländer Völkerbunds offiziell hieß, nach Bissaura de Ter in Nordkatalonien kamen. Wohin wollte man uns aus den faschistisch besetzten Ländern repatriieren? Das sollten wir bald erleben. Keiner von uns, etwa 1500 Mann, mochte in sein Geburtsland zurückkehren, wo uns nur Folter, Gefängnis, Konzentrationslager oder das Fallbeil erwarteten. Hilfsorganisationen in Frankreich und in anderen Ländern bemühten sich deshalb, für uns deutsche und österreichische Antifaschisten, aber auch für die polnischen und italienischen Kameraden in anderen Ländern Asyl zu finden. Mexiko erklärte sich bereit, eine Gruppe Österreicher und auch Deutsche aufzunehmen. Es ging das Gerücht um, dass Australien eine Einwanderung gestatte. Zwar wollten nur wenige nach Übersee, aber selbst denen verweigerte Frankreich die Durchreise. Die Nicht-Einmischung trieb die tollsten Blüten. Dagegen warben französische Agenten unter wohlwollender Duldung der Kontrollkommission des Völkerbundes für den Eintritt in die französische Fremdenlegion. Niemand meldete sich. Eines Tages mussten wir zum Appell antreten. Uns wurde mitgeteilt, dass Vertreter der Völkerbundkommission, die unseren Abzug zu kontrollieren haben, in Bissaura eingetroffen seien und jeder einzelne von uns zu erscheinen habe. Wir nahmen die Sache von der humorvollen Seite. Die machen Volkszählungen wie zu Herodes Zeiten, meinte einer sarkastisch. Vielleicht will man uns sogar die Pässe ausstellen für unsere Ausreise, ein anderer. Die werden viel eher unsere Fichas für Deuxième Bureau aufnehmen, konstatierte ein Dritter. Noch ahnten wir nicht, dass letzterer der Sache am nächsten kam. Die fremden Offiziere der Völkerbundkommission, die mit ihren farbenprächtigen Uniformen wie Operettenfiguren von den Interbrigadisten abstachen, nahmen im Casino Platz, das in einer Scheune eingerichtet war. Dort waren Tische aufgestellt, an denen wir Mann für Mann vorbei defilierten und eine Reihe von Fragen beantworten mussten, die fein säuberlich in Listen eingetragen wurden. Die Offiziere konnten alle Deutsch. Ein General der britischen Kolonialarmee, noch ein, zwei Generale, eine Reihe Oberster und Oberstleutnants verschiedener anderer europäischer Armeen, sogar ein Perser darunter. An meinem Tisch saß ein französischer Offizier. Ich erinnere mich nicht mehr in allen Einzelheiten, wonach gefragt wurde. Außer den Angaben nach Namen, Pass und dem eventuellen Ausreiseland kamen aber solche Fragen. Wie sind Sie nach Spanien gekommen? Wer hat Sie nach Spanien geschickt? An welchen Fronten waren Sie? Das waren teilweise Fangfragen, denn niemand von uns war geschickt oder abkommandiert worden, sondern ein jeder aus eigenem Antrieb nach Spanien gekommen. Ich lachte, als vor mir ein Kamerad antwortete, das sollten Sie besser die deutschen oder italienischen Legionäre auf der Franco-Seite fragen. Wir sind wirkliche Freiwillige. Von einem anderen Tisch hörte ich den Perser in seiner eleganten taubengrauen Uniform einen Teniente höhnisch fragen, ob er denn nichts Besseres anzuziehen habe. Der Kamerad erwiderte, ich bin Frontoffizier, und er musterte sein Gegenüber verächtlich von oben bis unten. Für eine Paradeuniform hatte ich keine Verwendung. Zwar waren nicht alle Vertreter der Völkerbundkommission so überheblich, aber im Großen und Ganzen war die Befragung eine Erniedrigung für uns. Mich fragte der französische Oberstleutnant, ob ich einen gültigen Reisepass hätte. Als ich verneinte, wollte er wissen, wie ich mir denn die Ausreise vorstelle. Ich entgegnete, dass ich mich dieser Verantwortung enthoben fühle. Da ich ja auf Geheiß des Völkerbundes Spanien verlassen solle, müsse der Völkerbund also auch für meine Ausreise sorgen. Meine Worte schienen ihm gar nicht zu schmecken. Trotzdem nahm er alles feinsäuberlich auf. Die Befragung dauerte einige Tage. Nach den teilweise recht unangenehmen Erfahrungen des ersten Tages wurden alle Kameraden darauf hingewiesen, sich nicht provozieren zu lassen und mit Würde und Zurückhaltung vor der Kommission aufzutreten. Wir gaben uns aber keinen Illusionen mehr über diese Kommission hin. Nach einigen Tagen reisten die Offiziere mit Listen beladen wieder ab und wir sahen sie niemals wieder. Sie hörten, es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 276. Eine Niemandslandproduktion, 2024. Literaturhinweis. Ich verlas einen Text von Fritz Wellnitz, Der Besuch der Völkerbundkommission. Über den Kommunisten Fritz Wellnitz ist nichts bekannt. Der Text, Der Besuch der Völkerbundkommission, ist veröffentlicht in Brigada Internacional ist unser Ehrenname, Erlebnisse ehemaliger deutscher Spanienkämpfer, ausgewählt und eingeleitet von Hans Maaßen, Band 2, Berlin, Militärverlag der DDR, 1974, Seite 276 bis 278. No pasarán. Pasaremos. Pasaremos. Erfahren können, dorthin wollen wir zurückkehren, lieber heute als morgen, lieber heute als morgen. Wir sind aufgebrochen vor 4 Wochen, nach den großen Städten unser Glück zu versuchen, in 7 Jahren. Zurück, aber lieber schon in 6. Denn auf uns warten unsere Eltern und 2 Brüder in Louisiana. Ihnen schicken wir das Geld, das wir verdienen. Und von dem Gelde soll gebaut werden ein kleines Haus. Ein kleines Haus am Mississippi in Louisiana. Nicht wahr, Anna? Ja, Anna. Meine Schwester ist schön, ich bin praktisch. Sie ist etwas verrückt, ich bin bei Verstand. Wir sind eigentlich nicht 2 Personen, sondern nur eine einzige. Wir heißen beide Anna. Wir haben eine Vergangenheit und eine Zukunft, ein Herz und ein Sparkassenbuch. Und jede tut nur, was für die andere gut ist. Nicht wahr, Anna? Ja, Anna. Thank you. Ja, unverwechselbar die Stimme von Lotte Lenya. Das war der Prolog aus der Oper Die sieben Todsünden von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Niemandsland Musikgeschichte. Deutschrock. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen unserer Hörerinnen und Hörer noch an eine Gruppe der 1970er Jahre, die Ihre Kinder hieß. Und die waren aus Nürnberg. Ein seltsamer Name, Ihre Kinder. Ein Gerücht besagt, dass sie den Namen angenommen haben, weil es in Deutschland damals so viele Baustellen gab und auf den Baustellen war immer ein Schild: Eltern haften für ihre Kinder. Die Nacht ist seltsam kalt. Ich finde keinen Halt. Ihre Kinder, das war deutsche Poetik zu Bluesrhythmen. Die erste Band, der es an der Wende zu den 1970er Jahren gelang, mit deutschen politischen Texten ein jugendliches Massenpublikum zu erreichen, waren Ihre Kinder aus Nürnberg. Auf ihrem zweiten Album »Leere Hände«, dem ersten, das bei einer richtigen Plattenfirma erschien, dem damals neu gegründeten Kuckuck-Label, sangen sie über den Südafrika-Apartheid-Express, aber auch über die Entfremdungsgefühle, die schon Flo de Cologne bearbeitet hatten. Doch taten sie dies in deutlich weniger scharfer, man könnte auch sagen poetischer Weise. Wohin ich mich wende, ihr habt leere Hände für mich. Ich finde keine Tür und niemand will mich hier, heißt es in dem Titelstück ihres Albums. Das lyrische Ich ist ein frisch entlassener Gefängnisinsasse. Die Nacht ist seltsam kalt, ich finde keinen Halt, und das Gefängnistor erinnert mich ziemlich an gestern. Und das Gefängnistor erinnert mich ziemlich an gestern. Mein Anzug ist für zwei. Die Musik von Ihre Kinder orientierte sich am englischsprachigen Rock und Blues jener Jahre. Von den Lesern der Zeitschrift Musik Express wurde sie 1970 zur besten deutschen Bluesband gewählt. Ein Fernsehauftritt in der Sendung Wünsch dir was verschaffte ihnen eine Öffentlichkeit, die weit über die Reichweite der politischen Liedermacher hinausging. Für ein Publikum, dem das Singen auf Deutsch mittlerweile als uncool und gestrig galt, wurden Ihre Kinder zum Beweis, dass man auch in dieser Sprache authentisch, gefühlvoll und politisch bewusst formulieren konnte. Die Teenie-Zeitschrift Pop appellierte an ihre Leserinnen und Leser: Give Deutsche Chance, auch wenn's anfangs schwer fällt. Im Falle Ihrer Kinder werdet ihr sicher nicht enttäuscht werden. Ich schlug dein Häuser mehr, hier hatte ich einmal. Die Karriere von Ihre Kinder war jedoch kurz. Die Band begann schon 1971 zu zerfallen, als ihr Sänger Sonny Hennig ein Soloalbum mit dem Titel Tränengas aufnahm. Dieses orientierte sich an den 13 unerwünschten Reportagen, mit denen der Schriftsteller Günter Wallraff kurz zuvor als Autor kritischer Sozialreportagen debütiert hatte. Vor allem das Plattencover, auf dem hungernde Menschen, Kriegsopfer, Nazigrößen, zeitgenössische Politiker und der Papst ineinander montiert waren, sorgte für Aufsehen. Später reüssierende Deutschrocker wie Udo Lindenberg würdigten den Einfluss von Ihrer Kinder als Pioniere der deutschen Sprache im Rock. In der zeitgenössischen Linken, auf die sie abzielten, blieb ihr Einfluss gleichwohl begrenzt. Insbesondere die nach dem Zerfall der Studentenbewegung entstehenden K-Gruppen lehnten jeden Bezug auf die US-amerikanisch geprägte Popkultur wieder kategorisch ab, da diese unter dem Totalverdacht der Massenverdummung stand. Im Kampf gegen den US-amerikanischen Imperialismus sollte die Avantgarde des Proletariats sich von jeglichen Happiness-Pop-Feten fernhalten, so die Formulierung in einem Flugblatt, mit dem die kommunistische Studentengruppe ML, KSG-ML, Klammer zu, Marburg 1972 gegen eine Kulturveranstaltung der DKP agitierte, bei der zwei Beatgruppen auftreten sollten. Solche Fäden hätten, so der Verdacht, nichts anderes im Sinn, als im Dienste des Imperialismus die Jugendlichen zu individualisieren und in eine trügerische Traumwelt vom kleinen Glück zu schicken. Fragen, Fragezeichen, Worte bauen Wände. Niemand singt ein Straßenlied, weil es zu laut sein könnte. Jeder Tag verkauft dir Stunden und will nur Millionen. Stumme Straßenbahnen schwimmen zu den Endstationen. Von nebenan, wenn ich geh, ist eine Lein. Leben Sie wohl, sprach der Mann, und er war vielleicht allein. Siehst du ihn an der Straße, seid ihr zwei. Leben Sie wohl. Ja, das waren ihre Kinder. Eltern haften für ihre Kinder. Nun ein paar Worte zur Bandgeschichte. Ihre Kinder war also eine deutschsprachige Rockband der späten 1960er und vor allem der frühen 1970er Jahre aus Nürnberg, wie gesagt. Sie gilt als Pionier der deutschsprachigen Rockmusik, sie wird dem Krautrock zugeschrieben, ihre Musik beinhaltete jedoch Elemente aus klassischem Rock, Folk und Jazzrock. Die Band wurde 1969 gegründet und löste sich 1963 schon wieder auf. Die Urbesetzung von ihre Kinder ging aus zwei verschiedenen Nürnberger Bands hervor, die ursprünglich ausschließlich in englischer Sprache sangen. Zum einen war es die Gruppe Jonah and the Whales, die Mitte der 1960er Jahre in Nürnberg gegründet wurde und es mit ihrer Single-Veröffentlichung It's Great 1966 zu einer gewissen lokalen Berühmtheit brachte. Mitglieder von Jonah and the Whales waren Sonny Hennig, Gesang Piano, Günther Gast, Bass, Wolfgang Stumm, erste Gitarre, Ernst Schulz. Die letzte Besetzung von ihre Kinder waren Ernst Schulz, Gitarre, Bass, Mandoline, Percussion und Gesang, Sonny Hennig, der 2019 gestorben, Orgel, Klavier, Gitarre, Gesang, Georg Meyer, 2023 verstorben, Flöte, Violine, Orgel, Klavier, Percussion, Gesang, Muck Groh, Gitarre, Posaune, Bass, Gitarre, dann Tommy Röder und Olders Frenzel, Schlagzeug, Percussion, Gitarre. Mit ihrer ersten gleichnamigen LP benannte sich die Band 1969 in ihre Kinder um. Mack war nun durch Walter Walti Schneider am Bass abgelöst worden. Schmidt wurde durch Roland Olders Frenzel am Schlagzeug ersetzt. Mit ihrer ersten Veröffentlichung im Jahr 1969 beschlossen ihre Kinder, Lieder mit ausschließlich deutschen Texten mit Rockmusik zu verbinden, wie vorhin erzählt. Einer ihrer Karrierehöhepunkte war ihr Auftritt in der von damals Dietmar Schönherr und Fifi Bach moderierten Samstagabendsendung Wünsch dir was. Die Band trat im sogenannten Showblock der Sendung auf, die am 19. Dezember 2070 aus der Rhein-Main-Halle in Wiesbaden gesendet wurde. Dort präsentierte die Band im Wechsel mit der Popband Bee Gees, Achtung, ihre Songs Leere Hände und Menschen wie Sand am Meer, woraufhin es laut Sonny Hennig zu wütenden Zuschauerprotesten kam. Vor Veröffentlichung von Leere Hände kam es zu einem Rechtsstreit zwischen Jonas Porst und Sonny Hennig um die Verwendung des Bandnamens Ihre Kinder. Bekannt war die Band für ihre komplexen, aber auch engagierten Texte zu Themen wie Drogenmissbrauch, Apartheid, Haft, Kriegsopfer und so weiter. Wolfgang Niedecken, Sänger von BAP, sieht in Ihre Kinder heute die Wegbereiter des Deutschrocks. Die erste, die ich mitbekommen habe, waren Ihre Kinder, die ja die Pioniere waren, was deutschsprachige Rockmusik anbelangte, sagt er einmal. Im Oktober 2014 wurde die Band für ihre Pionierleistung, anspruchsvolle deutsche Texte mit Rockmusik zu verbinden, mit dem IHK-Kulturpreis für Literatur der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken ausgezeichnet. Zum Abschluss jetzt das Lied Südafrika Apartheid Express von Ihre Kinder von 1970. Von Dieter Süverkrüpp bis Flo de Cologne. Der Soundtrack der 68er. Sagt der Unternehmer zum Betriebsratsvorsitzenden Meier: Mein lieber Meier, Sie vertreten da in letzter Zeit laufend die Interessen der Arbeiter. Ich denke, Sie sind in der Gewerkschaft. Es gab aber durchaus einen musikalischen Arm der politischen Rebellion, der am Ende des Jahrzehnts programmatisch und strukturell eng mit der 68er-Bewegung verbunden war. Es handelte sich um die politischen Liedermacher, die seit Anfang der 60er Jahre auf den Festivals Chanson Folklore International zusammentrafen, organisiert von dem Musiker und Volksliedforscher Peter Roland in der Ruine der Burg Waldeck im Hunsrück.

Tante mit der H-Moll-Messe an, weil er nicht einmal privat mehr völlig unverstellt sein kann. Dann zieht der Kommunist die Unterwanderstiefel aus und dann ruht er sich von seinem schweren Untertagwerk aus. Es stinkt, der Kapitalismus stinkt, er stinkt. Syverkrüpp war aktives Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei und viele seiner Lieder dienten der Selbstvergewisserung seines Milieus im Widerstand gegen eine als paranoid und feindlich empfundene Gesellschaft. Er wollte aber auch über sein unmittelbares Umfeld hinaus wirksam sein, die Gesellschaft aufklären und agitieren, etwa mit dem Album Vietnam, das er 1968 mit der Kölner Rockband Flo de Cologne aufnahm. Bleiben Sie mir doch weg mit Ihrem scheiß Vietnam. Fällt euch wohl nichts Neues ein nach Prag, was? Wollen Intellektuelle sein, Fettschwanzschafe, Sülzkopftauben, Humanitätsduselei, orthodoxer Flügel, sehr romantisch, etablierte Apo-Stink-In-Spezialisten. Hören Sie mal, in Prag, ja, in Prag, 20 Redakteure müssen an die Wand mit dem Gesicht und so ein Muschkote pisst den armen Redakteuren an die Hosenbeine. Jetzt sind sie aber stumm, sie blöde, abgestoßene Langhaarflöte mit dem tränenreichen Fernblick in die dritte Welt. Hören Sie mir doch auf mit Ihrem scheiß Vietnam, kennen wir doch alles schon, Schlitzaugen-Storys bis zum Überdruss. Mutter von zwei Kindern reißt ihr Jüngstes einem Ami aus den Händen, entmilitarisierte Zone, ganz gewöhnlicher Soldat, erschießt erst die beiden, dann das jüngste Kind und dann die Mutter. War vermutlich sehr nervös, der Mann, kennen wir doch alles, die Napalmzicken meinetwegen auch. Alles brennt wie Wunderkerze, kennen wir. Leute kommen glühend aus den Hütten, aus den Löchern wegen Frischluft. Aber dann gibt es Neuentzünder. Kugelbomben, Splitterbomben, dass die Schwarte kracht. Bis zu 178 kleine blanke Kugeln in nur einem dünnen Leib. Unterleib verkohlt, Antlitz angebraten. Wissen wir ja alle, so ein Krieg ist keine Zuckerschleckerei. Wer sich mit dem Kommunismus einlässt, muss mit allem rechnen. Aber ihr redet immer nur herum, internationaler Klassenkampf. Ich frage Sie, was heißt das? Wenn der Ami seine Kolonien halten will, was soll er denn dann anderes machen? Der Russe ist nur neidisch, weil er selber keine Kolonien hat. Deshalb hat der Russe überall im Dschungel seine Kommissare sitzen. Lauter Stalinisten. Und die jagen mit Gewalt und blankem Terror jeden Vietcong einzeln in den Kampf. Sonst wäre dieser Krieg schon lange aus. Glauben Sie mir, der Russe will den Stalinismus für den ganzen Erdball. Ich war in russischer Gefangenschaft. Seit 44. Spätheimkehrer, weil ich NSDAP war seit 31. Nur um das Schlimmste zu verhüten. Keine höhere Funktion. Aber auch ich bin mitmarschiert gegen den Stalinismus in Russland 42. Ich wollte nur das Beste, nämlich den Sozialismus, verteidigen gegen die starre Doktrin, gegen den Terror. Deshalb bin ich mitmarschiert, freiwillig gegen Russland, schon damals junger Mann, damit Sie endlich klar sehen, Sie Vaterlandsverräter, Ihre These stimmt nicht. Hauen Sie lieber ab in Ihr beschissenes Vietnam, können Sie Ihren Mannesmut beweisen, können Sie Ihre Fresse halten lernen. Was wir machen müssen, ist Realpolitik. Eine große Hoffnung ging zu Bruch. Aber wir lassen uns nicht entmutigen. Wir weinen weiter um den Sozialismus. Ist das klar? Und zwei Dinge können Sie sich merken. Erstens, das ganze Elend dieser Welt kommt nur daher, dass der Neger zu faul ist zum Arbeiten. Zweitens, wer Zigaretten raucht, schadet der Wehrkraft und nützt dem Feind. Drittens, dieses alles waren Originalzitate aus Diskussionen auf der Straße. Ja, sehr zynisch, sehr ironisch, das Titellied aus dem Album Vietnam von Dieter Syverkrüpp und Flo de Cologne. Dabei handelt es sich um eine Art Rockmusical, in dem wechselnde Chöre über das Leid der vietnamesischen Bevölkerung und die Gräueltaten der US-amerikanischen Soldaten sprachen und sangen. Die musikalische Untermalung bestand teils in dissonantem Geschepper, teils in lieblichen, an Barockmusik erinnernden Melodien, zu denen die Musiker und Musikerinnen den Wahnsinn des Krieges zuerst aufzählten, um danach in irres Gelächter auszubrechen. 160.000 Tote, 700.000 Gefolterte und Verstümmelte, 460.000 Gefangene, 3.000 wurde der Bauch aufgeschlitzt, 4.000 lebend verbrannt. In der Provinz Kienjiang wurden 7 Bauern auf dem Marktplatz getötet, hämisches Gelächter. Man öffnet ihnen den Leib, reißt ihnen die Herzen heraus und wirft sie auf die Straße, noch lauteres, irres Gelächter. Frauen und Kinder erleiden das gleiche Schicksal. Das Publikum sollte mit schockierenden Gewaltbildern und zugleich mit seiner eigenen Untätigkeit angesichts der Gräuel des Krieges konfrontiert werden. Wer all das wusste, was Süverkrüpp und Flo de Cologne berichteten, und sich dennoch untätig zurücklehnte, verhielt sich, so der Tenor des Stücks, nicht anders als die Insassen einer Heilanstalt, die sich vor der Realität in die eigenen Wahnvorstellungen zurückzogen. Bleiben Sie mir doch weg mit Ihrem Scheiß Vietnam. Fällt euch wohl nichts Neues ein nach Prag, was? Wollen Intellektuelle. Das Vietnam-Album zielte also auf das Wecken von Gefühlen ab, die in der deutschsprachigen Popmusik bis dahin nicht vorgekommen waren. Gefühle des Entsetzens, aber auch der eigenen Schuldhaftigkeit und der daraus resultierenden Scham. Gleichzeitig wurde an die Vernunft der Hörerinnen und Hörer appelliert. Wer vernünftig sei, könne gar nicht anders, als gegen die im Stück beschriebenen Zustände aufzubegehren. Emotionen sind natürlich nicht grundsätzlich verwerflich, erläuterte Dieter Süverkrüpp in einem langen Text auf der Rückseite des Albums seinen ästhetisch-politischen Ansatz. Aus der dialektischen Synthese von Emotion und kritischer Rationalität ergibt sich im Prinzip das, was man Vernunft nennt. Gerade deswegen bedienen wir uns bei der Agitation künstlicher Mittel. Emotionen sollen mit der Vernunft verbündet werden. Fettschwanzschafe, Süßkopftauben, Humanitätsduselei, orthodoxer Flügel, sehr romantisch, etablierte Apo, Stink in Spezial. Flo de Cologne, Süverkrüpps Mitstreiter bei diesem Album, hatten sich 1966 in Köln zunächst als Studentenkabarett gegründet. Ihre ersten Programme hießen »Vor Gebrauch Kopfschütteln«, »Trari Trara, die Pest ist da« oder im Sinne einer damals durchaus nicht unüblichen Gleichsetzung der Politik der USA mit NS-Deutschland, »Simsalabim Salada, USA Saladim«. Wie Süverkrüpp hatten auch Flo de Cologne sich der politischen Agitation verschrieben, was sie 1969 auch in einem Interview formulierten. Musik ist bei uns Transportmittel für die Texte, mit denen wir agitieren wollen. Weit stärker als Süverkrüpp wollte die Band diese Aufklärungsarbeit aber nicht nur unter den politisch schon überzeugten inneren Kadern der DKP leisten, sondern ihre Überzeugungen in der ganzen Arbeiterklasse verbreiten und dort insbesondere Jugendliche und Lehrlinge ansprechen. Folgerichtig führten sie ihre Shows in Jugendzentren und Fabrikkantinen auf. Auf ihrem ersten Album Fließbandbaby Beat Show aus dem Jahr 1970 widmeten sie sich ausdrücklich den Sorgen und Nöten der jungen Fabrikarbeiterinnen und Arbeiter. In dem Lied »Sei ruhig, Fließbandbaby« nahm der Sänger Markus Schmidt die Rolle eines verschüchterten, sich nach Freiheit sehnenden Lehrlings ein. Sein Widerpart, der stets akkurat frisiert und mit Brille auftretende Dieter Klemm, war hingegen die Stimme der entfremdeten Gesellschaft, des autoritären Charakters. Fließbandbaby singt: »Lieben tut man, solange man jung ist, später heiratet man, ich will aber nicht immer nur gehorchen.« Der autoritäre Charakter antwortet: »Sei ruhig, Fließbandbaby, heirate.« Und wieder Fließbandbaby: »Ich will aber nicht immer das Gleiche tun.« Autoritärer Charakter: »Sei ruhig, Fließbandbaby, Familie gründen.« »Ich will aber nicht immer arbeiten gehen und Haushalt machen.« »Sei ruhig, Fließbandbaby, Auto kaufen.« »Ich will aber nicht immer Kinder kriegen, arbeiten und Haushalt machen.« »Sei ruhig, Fließbandbaby, Haus bauen.« »Ich will aber nicht total verblöden.« »Sei ruhig, Fließbandbaby, Fernsehen.« »Ich will aber nicht immer nur gehorchen.« »Sei ruhig, Fließbandbaby, heiraten.« »Ich will aber nicht immer das Gleiche tun.« »Sei ruhig, Fließbandbaby, Familie gründen.« »Ich will aber nicht immer arbeiten.« So verbanden Flo de Cologne die Mittel der Popmusik mit jenen des Theaters und Kabaretts. Sie waren wahrscheinlich die erste deutschsprachige Rockgruppe, die in ihren Liedern und Texten Rollen unterschiedlicher Charaktere einnahm. Bis dahin hatte die Popmusik vor allem die Ich-Perspektive gepflegt. Man sollte stets glauben, dass die Sängerinnen und Sänger sich mit dem identifizierten, was sie musikalisch vortrugen, und dass ihre Lieder, wie bei Freddie Quinn, ein Spiegel der eigenen Biografie waren. Bei Flo de Cologne war das anders. Sie schlüpften in Rollen, die erkennbar nicht ihrer eigenen Überzeugung entsprachen. Sie durchsetzten ihre Musik und ihre Shows mit Zitaten aus Zeitungsartikeln, Kommentaren aus der Tagesschau, mit O-Tönen aus Interviews, mit unglücklichen Jugendlichen sowie mit Sprüchen und Tönen aus der Welt der kapitalistisch entfremdeten Reklame. Das ästhetische Prinzip, dem sie folgten, war die Ende der 60er Jahre auch im Theater und in der Literatur sehr beliebte Montage nach dem Vorbild Bertolt Brechts oder des Filmemachers Sergei Eisenstein. Damit entwarf die Band komplexe und innerlich zerrissene Bilder der Welt. Ich will aber meine Gesundheit nicht ruinieren. Sei ruhig, Fließband, Baby, fürs Alter vorsorgen. Ich will aber nicht immer nur. Sei ruhig, Fließband, Baby, arbeiten. In gewisser Weise war der Umgang von Flo de Cologne mit der deutschen Sprache, dem der Beat-Gruppen, der späten 60er Jahre nicht unähnlich. Sie sangen aus einer Position der Distanzierung heraus, gingen aber nicht so weit, dass sie vom Deutschen ins Englische wechselten. Ihnen ging es vor allem darum, von den einfachen Leuten, die des Englischen nicht hinreichend mächtig waren, verstanden zu werden. Insofern waren Flo de Cologne die erste Band, die sich von der deutschen Popmusik der Nachkriegsjahrzehnte offensiv distanzierte und trotzdem auf Deutsch sang. Sie waren somit im wahrsten Sinne des Wortes die erste Deutschrockband, eine Stilrichtung, die sich in den folgenden Jahrzehnten etablieren sollte. Doch blieben der Erfolg und Einfluss von Flo de Cologne begrenzt, auch weil sie sich konsequent allen kulturindustriellen Verwertungsmechanismen verweigerten. Und die Industrie beschließt einen Sozialakt, dass ab Freitag bei jedem Arbeiter die Lohntüte nach Kölnisch Wasser riecht, damit es nicht mehr so stinkt. Sie hörten Niemandsland Musikgeschichte. Literaturhinweis. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache, von Jens Balzer, erschienen im Duden Verlag Berlin 2022. Eine Niemandsland-Produktion 2024. Gas, alles viel zu weit weg, keine Welt zu die Katastrophen und vermischten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 20. Mai bis zum 3. Juni 2024. Beginnen möchte ich mit einer Meldung zum Thema Grundgesetz. 75 Jahre Grundgesetz wurde letzte Woche gefeiert. Betroffene von Berufsverboten warnen vor einer Neuauflage des sogenannten radikalen Erlasses. Hier habe ich ein Gespräch mit Herrn Werner Siebler gefunden. Das Interview führte Gitta Düpertal. Werner Siebler ist Sprecher des Bundesarbeitsausschusses der Initiative gegen Berufsverbote und für die Verteidigung demokratischer Grundrechte. Wie gesagt, kommende Woche wird das Inkrafttreten des Grundgesetzes vor 75 Jahren gefeiert werden. Ein Anlass für Betroffene des sogenannten radikalen Erlasses von 1972, am vergangenen Mittwoch auf dem Bonner Münsterplatz gegen die Verletzung ihrer Grundrechte zu protestieren und eine Rehabilitierung sowie Entschädigung zu fordern. Wie betraf Sie persönlich das Berufsverbot? Werner Siebler, ich war seit 1970 Briefträger bei der Bundespost, weil ich zur Kommunalwahl für die DKP kandidiert hatte, Vorträge bei der marxistischen Arbeiterbildung hielt und in die DDR gefahren war, wurde 1982 ein Disziplinarverfahren gegen mich eingeleitet. 1984 wurde ich aus dem Beamtenverhältnis entlassen. Weil ich damals noch nicht 27 Jahre alt war, war ich Beamter auf Probe. Nach dem Verfahren gegen die beiden Postbeamten Hans Peter und Hans Meister vor dem Bundesverwaltungsgericht hieß es, wenn Beamte auf Lebenszeit wegen solcher Vorwürfe rausfliegen, müsse es einer auf Probe erst recht. So läuft es auch nach dem seit 1. April dieses Jahres geltenden Bundesdisziplinarrecht, das Bundesinnenministerin Nancy Faeser begeistert vorgestellt hatte. Stellt der Dienstherr fest, dass ein Betroffener nicht die Gewähr der Verfassungstreue bietet, kann der Betroffene erst im Nachhinein dagegen klagen. Alles wie damals. Ich erhielt kein Arbeitslosengeld, weil ein Beamter nicht arbeitslosenversichert ist. Ich musste dafür kämpfen. Sie argumentieren, der sogenannte Radikalenerlass sei verfassungswidrig gewesen. Worauf stützen Sie sich dabei? Antwort: Zwar bestätigte das Bundesverfassungsgericht 1975 das Recht der Behörden, im Einzelfall so vorzugehen. 1995 aber gab der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte der Lehrerin Dorothea Vogt Recht, die entlassen worden war, weil sie DKP-Mitglied war. Dies verstoße gegen das Recht auf Meinungs- und Vereinigungsfreiheit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Die Klägerin musste wieder eingestellt, entgangene Dienstbezüge samt Pensionierungsansprüchen nachgezahlt werden. Nachdem die Internationale Arbeitsorganisation ILO festgestellt hatte, dass Berufsverbote gegen das Übereinkommen 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf verstoßen, gab es solche Fälle nicht mehr. Mit Ausnahme im Fall von Dorothea Vogt. Erfolgte offiziell aber weder eine Entschädigung noch Rehabilitierung. Nicht mal eine Entschuldigung. Eine entsprechende Neuregelung des Beamtenrechts findet nun auch in Brandenburg statt. Zur Begründung wird vor allem auf Neonazis im Staatsdienst verwiesen, die es von dort zu entfernen gelte. Ja, Antwort. Wir sind gegen dieses Verfassungstreue-Check-Gesetz, das mit Stimmen von SPD und Grünen verabschiedet wurde. Zwar heißt es, es solle sich gegen die Gefahr des Rechtsextremismus wenden, im Gesetz ist aber nur von Extremisten die Rede. Bei dem Landesgesetz und Faesers Vorstoß geht es um eine Beweislastumkehr. Nach Hinweis der Behörde kann der Betroffene per Verwaltungsakt entlassen werden, muss dann selbst dagegen klagen. Er muss nachweisen, dass er kein Verfassungsfeind ist. Wer als solcher zu verstehen ist, fällt unter die Definition des Verfassungsschutzes. Dem stand vor wenigen Jahren noch Hans-Georg Maaßen als Präsident vor. So liefert der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke ständig Belege, dass er extrem rechts ist. Es liegen zu dem beurlaubten Geschichtslehrer dokumentierte Gesetzesverstöße vor, aber unternommen wird nichts. Beim radikalen Erlass hieß es damals, dieser solle sich gegen Rechte und Linke richten. Letztlich tatsächlich betroffen waren aber überwiegend nur Linke und Progressive. Frage, wie soll aus der Sicht der Spagat gelingen, faschistische Kräfte nicht im Staatsdienst Fuß fassen zu lassen und zugleich zu verhindern, dass der Staat gegen Linke vorgeht? Antwort: Wollte man gegen Rechtsextremismus vorgehen, könnte man sich auf Paragraf 139 Grundgesetz, also die Fortgeltung der Entnazifizierungsvorschriften, beziehen. Per Verwaltungsakt könnte man Konsequenzen ziehen. Wäre das politisch gewollt gewesen, hätte man es explizit ins Gesetz hineinschreiben können. Hat man aber nicht. Spricht man nebulös von Extremisten, gehört nicht viel Fantasie dazu. Wir sind gemeint, die Linke. Land, 91 FM in Barcelona, Kontrabanda FM, ja! Linke Demonstranten und Militarisierungsgegner hatten damals gerufen, deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt. Eine Meldung zum Thema deutsche Waffen. Deutschland exportiert immer mehr Kleinwaffen. Berlin. Der Wert der deutschen Exporte von Kleinwaffen, Pistolen und leichten Maschinengewehren ist 2023 auf 93,6 Millionen Euro gestiegen, nach 87,1 Millionen Euro im Jahr zuvor. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der BSW-Bundestagsabgeordneten Sevin Dagdelen hervor, die AfP am Freitag vorlag. Als Kleinwaffen gelten Waffen, die von einer Person getragen und bedient werden können. Die Lieferungen gingen 2023 unter anderem nach Lettland, Litauen und in die Ukraine. Wohin sonst? Im laufenden Jahr dürfte das Ausfuhrvolumen wieder deutlich steigen. Der Bundesregierung zufolge wurden bis zum 19. April Ausfuhrgenehmigungen in Höhe von 204,3 Millionen Euro erteilt. Hauptempfänger waren die Ukraine, Israel und Schweden. Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums sterben durch den Einsatz von Kleinwaffen jedes Jahr etwa 250.000 Menschen. Eine Meldung aus der Kriegswelt. Das chinesische Militär präsentierte einen kriegstauglichen Roboterhund bei einer gemeinsamen Übung mit Kambodscha. Vier Beine und auf dem Rücken ein Maschinengewehr. Bei einer Militärübung in Kambodscha hat China ein besonderes Kriegsgerät vorgeführt. Den Robodog. Echten Hunden ähnelt er aber kaum. Eine Meldung von der Arbeitslosenfront Wiesbaden. Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im ersten Quartal um 404.000 auf 45,8 Millionen gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Der saisonübliche Rückgang fiel demnach stärker aus als im Vorjahr, minus 283.000. Während die Zahl der Beschäftigten im Dienstleistungsbereich um 158.000 oder 0,5% wuchs, gab es in der Industrie und im Baugewerbe ein Minus von 16.000 bzw. 20.000 Personen. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen sank um 0,6% auf 15,8 Milliarden Stunden. Beim Thema Klimaschutz sieht es auch nicht besonders gut aus. Der Bundesrat beschließt eine Ampelreform. Organisationen sprechen von Trauerspiel und kündigen eine Klage an. Es geht um die Klimakrise und es geht um das entschärfte Klimaschutzgesetz. Nach dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat der Schleifung des Klimaschutzgesetzes zugestimmt. Die Länderkammer ließ eine entsprechende Novellierung des 2019 in Kraft getretenen Gesetzes am Freitag wie erwartet passieren. Mit dem neuen Gesetz entfallen die verbindlichen jährlichen Obergrenzen für den Ausstoß von Treibhausgasen in den einzelnen Sektoren. Nachbesserungen zum Klimaschutz muss es nur noch geben, wenn das Gesamtziel in Gefahr ist. Dies wird erstmals 2026 überprüft, sodass die jetzige Bundesregierung keine neuen Klimaschutzbeschlüsse mehr fassen muss. Nach bisheriger Gesetzeslage hätten der Gebäude- und vor allem der Verkehrssektor Sofortprogramme auflegen müssen, um bei den Emissionszielen wieder auf Kurs zu kommen. Deutschland wurde bereits vom Bundesverfassungsgericht verurteilt, weil die zuständigen Minister die Vorgaben nicht umsetzen. Vorneweg verweigert sich FDP-Verkehrsminister Volker Wissing, der sich nun auch besonders energisch für die verabschiedete Gesetzesänderung stark machte. Die Klimaallianz Deutschland, ein Bündnis von 150 Organisationen aus Bildung, Kultur und Gewerkschaften, sprach am Freitag von einem Trauerspiel. Mit der Abschwächung des Klimaschutzgesetzes verschiebt die Bundesregierung Klimaschutz in ferne Zukunft und setzt die Einhaltung der deutschen Klimaziele aufs Spiel, sagte Bündnischefin Stefanie Langkamp. Die Deutsche Umwelthilfe, DUH, erklärte, das neue Gesetz sei verfassungswidrig. Sollte dieses Klimaschutzverhinderungsgesetz tatsächlich in Kraft treten, werden wir dagegen alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel ergreifen, so DUH-Geschäftsführer Jürgen Reisch. Die Umwelthilfe klagt auch gegen das Klimaschutzprogramm, das die Umsetzung der Ziele des Klimaschutzgesetzes im Detail regeln soll. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat es am Donnerstag mit Blick auf die auch nach der Gesetzesreform unveränderten Klimaziele als unzureichend bewertet. Es wird erwartet, dass die Ampelkoalition Revision beim Bundesverwaltungsgericht einlegt. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Kommen wir zur Ostfront. Deutsche Panzer, deutsche Waffen, deutsche Kanonen, alles schießt gegen Moskau. Putin, keine Eroberung Charkiws. Bericht über Verhandlungsbereitschaft des Westens im Ukraine-Krieg. Ich verlese einen Artikel von Herrn Reinhard Lauterbach, erschienen in der Jungen Welt am 18.05.2024. Da heißt es, Russland hat nach den Worten von Staatschef Wladimir Putin derzeit nicht die Absicht, derzeit in Anführungsstrichen, die Stadt Charkiw zu erobern. Zum Abschluss seines China-Besuches sagte Putin in Beijing, der Vormarsch der letzten Tage im Norden des ukrainischen Bezirks Charkiw sei eine Reaktion auf die anhaltenden ukrainischen Angriffe auf grenznahe Regionen Russlands und die Ukraine habe ihn sich selbst zuzuschreiben. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Bündnis 90 Die Grünen, rief am Rande einer Sitzung des Europarats in Straßburg dazu auf, der Ukraine für solche Angriffe mehr Waffen mit Mittel- und Langstreckenfähigkeiten zu überlassen. Schießt nach Moskau, scheint sie zu schreien. Bei einer Welle ukrainischer Drohnen und Raketenangriffe auf Ziele auf der Krim und im Kaukasusvorland entstand in der Nacht zum Freitag erheblicher Sachschaden. Russland behauptete, 102 der angreifenden Drohnen abgeschossen zu haben. Beschädigt wurden unter anderem eine Raffinerie im Kuban-Gebiet und der Militärhafen in Novorossijsk am Südhang des Kaukasus. Der französische Radiosender Europe 1 will von einer koordinierten diplomatischen Initiative westlicher Staatskanzleien für Verhandlungen in der Ukraine erfahren haben. Der Sender schrieb am Freitag auf seiner Internetseite, Ziel sei es, den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky vom Prinzip von Verhandlungen zu überzeugen. Es sei aber ungewiss, ob Zelensky bereit sei, die Rolle des Kriegshelden aufzugeben. Das klingt sehr ironisch. Außerdem hat Putin ihn zur Fahndung ausschreiben lassen. Mit Zelensky wird nicht verhandelt. Moskau will ja bekanntlich nur mit dem Westen, mit dem Gesamtwesten verhandeln. Offizielle Bestätigungen dieser Meldungen gibt es nicht, fährt Herr Lauterbach fort. Aber ein paar Indizien. Darunter ein Interview des Bundeskanzlers mit der Zeitschrift Stern vom Anfang dieser Woche. Darin hatte er vor überhöhten Erwartungen an einen Friedensgipfel gewarnt, den die Ukraine und die Schweiz im Juni in der Nähe von Luzern veranstalten wollen. Es werde darin um kleine Schritte gehen und allenfalls um erste Vorbereitungen für direkte Gespräche zwischen der Ukraine und Russland. Mit dieser Äußerung hatte Olaf Scholz von der SPD dem Treffen in der Schweiz eine Aufgabe zugeschrieben, die es nach dem ukrainischen-schweizerischen Drehbuch genau nicht haben soll. Zelensky will dort ein weltweites Ultimatum an Russland beschließen lassen. Da wichtige Staaten des sogenannten globalen Südens wie etwa China der Veranstaltung fernbleiben wollen, gelten die Erfolgschancen des Treffens als begrenzt. Eine Meldung zum Thema Nahostfront. Das ist der zweite große Krieg, der vom Zaun gebrochen wurde vor wenigen Jahren. Sprengstoff zurückgewiesen. Nahostkonflikt. Es geht nach Spanien. Spanien erteilt einem Schiff mit Waffen für Israel Einlaufverbot. Die spanische Regierung ist am Donnerstag unter immensen Druck geraten und hat einem Schiff, das Waffen für Israel transportierte, verboten, in einen spanischen Hafen einzulaufen. Ein zweites Schiff, das ebenfalls im Verdacht stand, Waffenlieferungen für Israel an Bord zu haben, fuhr dagegen freiwillig weiter, statt wie geplant im Hafen der Stadt Cartagena Halt zu machen. Zuvor sollen pro-palästinensische Aktivistengruppen aus einer anonymen Quelle Informationen über die Schiffe und ihre Ladungen bekommen haben. Wie die Online-Zeitschrift CTXT berichtete, hatte das Solidaritätsnetzwerk für Palästina, RESCOP, die spanische Regierung daraufhin aufgefordert, in Cartagena den Frachter Borkum zu inspizieren und festzusetzen, der Waffen Richtung Israel transportieren soll. Laut der Gewerkschaft CCO soll das Schiff 20 Tonnen Raketenantriebe, 12,5 Tonnen Raketen mit Sprengladung, 1500 Kilogramm explosive Substanzen und 740 Kilo Treibladungen für Geschütze an Bord haben, wie der Mundo Obrero, die Zeitung der Kommunistischen Partei PCE, am Mittwoch berichtete. Die Kommission des Obrero-Gewerkschaft wies darauf hin, dass man sich durch Nicht-Eingreifen einer Verletzung des UN-Vertrags über den Waffenhandel mitschuldig machen könne. Der PCE-Vertreter Ricard Ache nannte das Vorgehen der Gewerkschaft gegen die Waffenlieferungen auf X eine Heldentat der Arbeiterklasse aus Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Der Transit solcher Waffen ist in Spanien durch das Außenhandelsgesetz für Waffen untersagt, da im Fall Israels der Verdacht besteht, dass das Land sie für Menschenrechtsverletzungen verwendet. Mittwochabend reichte dann die linke Oppositionspartei Podemos eine Beschwerde beim Nationalen Gerichtshof ein, die der Richter annahm, und am Donnerstag kündigte der Podemos-Abgeordnete Javier Sánchez Serna, der zugleich Mitglied des Außenausschusses des Parlaments in Madrid ist, an, dass die Ladung des Schiffes inspiziert und ihre Dokumentation überprüft werde. Daraufhin sollen die Eigner des Schiffes Borkum allerdings entschieden haben, doch keinen Stopp in Spanien machen zu wollen. Währenddessen demonstrierten im Hafen von Cartagena Dutzende Aktivisten des spanischen Ablegers der Israel-Boykottbewegung BDS sowie des Solidaritätsnetzwerks RESCOP. Am Donnerstagabend gab die spanische Regierung dann bekannt, dass die Borkum angeblich doch keine Waffen für Israel befördere. Das Schiff soll Slowenien zum Ziel haben. Die haben ja bekanntlich einen Hafen. Haha, kleiner Scherz von mir. Die Waffen seien für Tschechien bestimmt, auch ein Land ohne Hafen. Doch das von der sozialdemokratischen Regierungspartei PSOE geleitete Transportministerium machte zugleich öffentlich, dass einem anderen unter dänischer Flagge laufenden Schiff namens Marianne Danica die Einfahrt in einen spanischen Hafen verwehrt worden sei, eben weil es Waffen für Israel dabei habe. Am Freitagmorgen sagte Podemos-Generalsekretärin Yone Belarra in der Nachrichtensendung La Hora, dass die Regierung womöglich nicht die Wahrheit über die Ladung der Borkum gesagt habe. Der Frachter Borkum hätte in den Hafen von Cartagena einlaufen und die Regierung die Ladung inspizieren müssen. Wenn das geschehen wäre und sich herausgestellt hätte, dass Waffen an Bord sind, die nach Israel gehen sollen, um einen Völkermord zu begehen, hätte diese Ladung zurückgehalten werden müssen. Es geht aber nicht nur um ein paar vereinzelte Schiffsladungen, sondern um die gesamte kontinuierliche Versorgung Israels mit Waffen, obwohl gegen das Land eine Völkermordklage anhängig ist. Bisher war vor allem aus Italien bekannt geworden, dass dort Hafenarbeiter versucht haben, Waffenlieferungen an Israel zu unterbinden. Presentamos el libro Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Escrito por Debbie Niemansland. El libro narra los 33 años de historia de nuestra radio libre. Aparecen los programas y los protagonistas con sus historias y sus lugares en Barcelona. El libro muestra Contrabanda FM en un contexto histórico amplio de la radio en general, de Barcelona en concreto y de los movimientos sociales y políticos que conforman una ciudad y una radio viva. Contrabanda FM, el libro. Contrabanda, lo que escuchas, lo que lees, lo que somos. Eine traurige Nachricht aus Mexiko, mal wieder linke Bürgermeisterkandidatin getötet, La Concordia. In dem von Gewalt geprägten Wahlkampf in Mexiko sind eine Bürgermeisterkandidatin und 5 weitere Menschen getötet worden. Nur 2 Wochen vor den landesweiten Wahlen in dem lateinamerikanischen Land wurde die Kandidatin für das lokale Amt in der Gemeinde La Concordia, Lucero López, im südlichen Bundesstaat Chiapas ermordet, wie Präsident Andrés Manuel López Obrador am Freitag mitteilte. Rund 30 Politiker und Politikerinnen, die vor allem auf lokaler Ebene kandidierten, wurden laut der Beratungsfirma Integralia seit Beginn der Bewerbungen für die Ämter im September getötet. Achtung, 30 Menschen wurden getötet, Politiker und Politikerinnen, die sich für ein Amt bewerben. Mexiko gehört ja bekanntlich zum Freien Westen und hat die USA zum Nachbarn. Die 28-jährige López von der linken Regionalpartei Partido Popular Chiapaneco, PPCH, wurde nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft während einer Wahlkampfveranstaltung angegriffen. Medien berichteten hingegen, sie und ihr Team seien an einer Tankstelle nach dem Wahlkampfauftritt beschossen worden. Der PPCH ist für die am 2. Juni stattfindenden Wahlen ein Bündnis mit der Regierungspartei Morena, der Arbeiterpartei und der Grünen Partei eingegangen. Barcelona Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 27. Mai bis zum 3. Juni 2024. Polarlichter über Meer. Aurora Boreal genannt, waren am vergangenen Samstag, dem 11. Mai, von Barcelona aus die gesamte Küste entlang zu sehen. Ein seltenes und ungewöhnliches Spektakel, das man bisher eher aus Norwegen oder Finnland und anderen Polarregionen kannte. Polarleuchten sind Lichteffekte, die in den höchsten Schichten der Atmosphäre durch die Interaktion von Sonnenstürmen und dem Magnetfeld der Erde entstehen. Die staatliche Meteorologieagentur AEMET erklärt am Wochenende, dass man das Phänomen des Wetterleuchtens an der gesamten Ostküste der Iberischen Halbinsel beobachten konnte, von Andalusien bis Katalonien hinauf, doch auch von Aragon bis Galizien. Nun hatten wir in der letzten Sendung viel von Wählerumfragen gesprochen und den Wahlen hier zum autonomen regionalen Parlament in Katalonien, der Generalitat. Die Ergebnisse sind da, das Kopfzerbrechen der möglichen Koalitionen geht weiter. Der Triumph von Salvador Illa begräbt den Prozess genannten katalanistischen Separationsversuch. Die sozialistische PSC-Partei gewinnt am 12. Mai mit 28% der abgegebenen Wählerstimmen die Wahlen zum katalanischen Parlament, was 42 Sitze ergibt. Zweiter Sieger ist die rechtsseparatistische Partei des geflüchteten Carles Puigdemont, Junts plus Puigdemont genannt, mit 35 Sitzen, 21,6% der abgegebenen Wählerstimmen, gefolgt von ERC, den katalanistischen sogenannten Linksrepublikanern, den großen Verlierern, mit nur 20 Sitzen, 13,7%. Was 13 Sitze weniger bedeutet als bei den Vorwahlen vor 4 Jahren. Nummer 4 ist die PP mit 15 Sitzen. Unglaublich, sie haben 11% dazu gewonnen. Die rechtsradikale Vox dicht dahinter mit 11 Sitzen, 8%. Verlierer sind die linken Comuns mit nur 6 Sitzen, 5,8%. Die linksseparatistische CUP mit 4 Sitzen und die rechtsradikalen Separatisten von Alianza Catalana mit 2 Sitzen, 3,8% der Wählerstimmen. Immerhin haben die Rechtskatalanisten 118.302 Stimmen bekommen. Damit liegen die Wahlergebnisse erstaunlich nahe bei den vor 2 Wochen von uns geschilderten Prognosen zur Wahlabsicht der Wählerinnen und Wähler. Der Separatismusblock der Independentismo-Parteien, Junts, ERC und KUP, hat damit seine parlamentarische Mehrheit an Sitzen eingebüßt und ist nicht regierungsfähig. Es sei denn, als Minderheitenregierung toleriert von einer anderen Partei, in diesem Falle von der PSSC wahrscheinlich. Zum ersten Mal seit 40 Jahren. Politische Beobachter sprechen schon von einem Paradigmawechsel in Katalonien, einer Zeitenwende. Interessant auch das erstaunliche Zulegen der rechten Parteien PP, die ihre Sitze verfünffacht, und Vox, die ihre Sitze hält. Trotz des ultrarechten Junts-Abspalters Alianza Catalana. Die Frage ist nun, wer wird regieren? Zwar hat der Sozialist Francesc Illa die Wahl mit überzeugender Mehrheit gewonnen, doch er wird nur regieren können, wenn ERC unter Pere Aragonès sich zusammen mit Jessica Albiachs Comuns auf eine Koalition einigen, eine sogenannte Linkskoalition, hier früher Tripartit genannt, weil es aus drei relativ linken Parteien besteht, was aber noch nicht entschieden ist. Tatsächlich trat Aragonès, bis jetzt Präsident Kataloniens, einen Tag nach der Wahl von seinen Ämtern zurück. Als Alternative böte sich eine wackelige Minderheitsregierung der Sozialisten an. Nun denn, die Verhandlungen hinter den Kulissen laufen auf Hochtouren. Das katalanische Labyrinth ist nun mit den wackeligen Mehrheitsverhältnissen im Madrider Parlament in eine neue Phase getreten. Die Wahlbeteiligung lässt allerdings Anlass zur Sorge aufkommen. Nur 58% aller Wahlberechtigten gingen am 12. Mai wählen. 2017 waren es noch 81,9%. Politikverdrossenheit und Überdruss nennt man so etwas. Oder auch Vertrauensverlust in die Politik und in die Politiker. Thema Chaos und Sabotage. Im Zugverkehr in Katalonien ging es letzte Woche drunter und drüber. Ausgerechnet am Wahlsonntag kam es aufgrund eines Kabeldiebstahls an einer der Schaltstellen im Schienennetz zu einem beispiellosen Zusammenbruch des gesamten Zugverkehrs in Katalonien. Eine der zahlreichen Kupferklaubanden hatte ausgerechnet am Sonntagmorgen, dem Wahlsonntag, am 12. Mai, im Elektroschaltpunkt Moncada Bifurcación eine beispiellose Verwüstung angerichtet, nachdem sie hunderte Meter Kupferkabel aus den Leitungen gerissen und in ihre Lieferwagen verfrachtet hatten. Brände brachen aus. Wie durch ein Wunder kam es zu keinem schweren Unfall. Kein einziger Zug konnte an diesem Unglückstag in Barcelonas Bahnhöfen einlaufen. Alle Strecken waren betroffen. Die R3, die R3, die R1 zwischen Badalona und Moncada-Massanes, die Südstrecke der R2, die Nordstrecke zwischen Moncada, die R4 und so weiter und so weiter. Die Strecke der Hochgeschwindigkeitszüge AVE war nicht betroffen. Vier Brände brachen aus aufgrund der Kabeldiebstähle. Einige Independentismo-Politiker verbreiteten im Netz vorschnell eine Verschwörungstheorie, dass nämlich Spaniens Staat hinter der Zugsabotage stecke, um einen Wahlsiegputsch de Mons zu verhindern. Haha. Ja, so sind diese Leute. Eine Theorie, die aufgrund ihrer haarsträubenden Verdrehungen der Fakten und Tatsachen Protesterklärungen des spanischen Verkehrsministeriums hervorgerufen hat. Kupferkabelklau ist seit Jahren eine Plage in Katalonien. Allein 2023 wurden 151 Kupferraubdelikte an Kataloniens Bahnhöfen und im regionalen Zugverkehr angezeigt. 各位听众，大家好，我是一名来自中国的听众。 Niemandsland 是一个非常棒的德语电台。 Riesige Regengüsse sind auf uns niedergegangen. Estamos aquí en la Rambla, abajo, frente a la Biblioteca Andrés Nin, aquí con los nineros, por un lado, y con Contrabanda FM, aquí con su parada, por otro lado. Son las 11:10 de la mañana, 23 de abril 2024. Sehr schön hier an den Ramblas. Unser Stand von Contrabanda, wir haben hier unsere Bücher, unsere T-Shirts, alles sehr schön zurechtgelegt. Hier ist Ramiro von Contrabanda, Mar von Radio Nicosia, und wir werden im Laufe des Tages berichten, ob wir etwas verkaufen. a ver si vamos a vender hoy camisetas, libros. Tenemos aquí también CDs de contrabanda que produjimos ya hace años. Tenemos casetes y tenemos un montón de cosas muy guays y maravillosas. Hier, Niemandsland, Kontrabanda 91.4 FM, am San Jordi-Tag, der Tag der Bücher und der Rosen, el Día de los Libros y de las Rosas, an einem doch immer noch heiteren Vormittag, 22:45 jetzt. Die Nacht zuvor hat es ja geregnet, gestern Abend auch. Riesige Regengüsse sind auf uns niedergegangen und wir wollen sehen, ob das Wetter zumindest mitspielt. Weil sonst müssen wir alles blitzschnell einpacken und uns davon machen, weil wir kein Zelt haben, um die Sachen unserer Merchandising zu schützen. Kontrabande FM 91.4 in Barcelona. Yo. ¿Qué tal? ¿Qué es tu impresión, Ramiro, de Radio Rosco? ¿Qué tal? Bueno, pues bien. De momento vemos que hay mucha gente paseando, mirando. Al final hemos conseguido que, aunque el ayuntamiento diga que se han de privatizar los espacios públicos, la gente toma los espacios y para mí eso es lo importante. Un acto de desobediencia civil aquí en Contrabanda FM, en La Rambla. A tu lado, Mar, una contrabandista también. Hola, Mar, ¿cuál es tu impresión? Hola, buenos días. Pues bueno, de momento muy bien, contenta de recuperar el espacio público, por una parte, y también de ver que no hay tantísimos guiris como pensábamos, hay más autóctonos de los que creíamos aún. Sigo mi ruta por la Rambla arriba, voy a visitar el local y luego ya veremos, vuelvo. Hasta luego, chao. Hasta luego. Gut, das war am Stand von Contrabanda. Ich habe Ramiro gefragt, unseren Autobusfahrer von der Sendung Radio Rosco. Das sind die Busfahrer von Barcelona, die haben eine eigene Radiosendung auf Contrabanda FM. Und er meinte, dass er sich völlig wohlfühlt hier, weil wir nämlich ohne Lizenz hier stehen mit unseren Sachen von Contrabanda, einen Stand aufgebaut haben, weil das Rathaus hat die ganze Sache kommerzialisiert. Jetzt können nur noch, nicht wie früher, wo Assoziation ist, also Nachbarschaftsvereine und Kulturvereine und auch Radios hier ihre Sachen ausstellen konnten. Jetzt läuft das alles nur noch mit Lizenz über den Buchhändlerverein. Das heißt, völlige Kommerzialisierung. Wir umgehen das einfach mit einem Akt von zivilem Ungehorsam und haben uns einfach da einen Stand aufgebaut. Bis jetzt ist auch noch nichts passiert, keiner ist gekommen. Neben uns haben wir direkt die Leute von der Anarcho-Buchhandlung. Die sind auch da und insofern haben wir da gleich einen Unterschlupf, falls es anfängt zu regnen. Weil letzte Nacht hat es ganz ordentlich abgeregnet. Ich gehe jetzt die Ramblas hoch in Richtung Canaletas und guck mal, was da die Buchhandlung El Local macht. Da haben wir nämlich auch unser Contrabanda-Buch. Jo. Tja, an einem Tag wie heute die Rambla, einfach nur die Rambla. Rauf und runter zu gehen, ist ein Erlebnis, weil es ist wirklich die Rambla der Bücher und der Verlage. Gerade kam ich an einem Verlag bzw. einem Stand vorbei. Die feiern das 100-jährige Jubiläum von Lenin. Der Verlag heißt Esquerra Revolucionaria, Fundación Friedrich Engels, Centenari de Lenin. Und da gibt es dann Lenin-Poster, Bücher über das Leben von Lenin und alles Mögliche. Jetzt bin ich ein Stück weitergegangen. Hier gibt es Kinderbücher. Ein Verlag, der heißt Libreria Nautica. Nein, ist eine Buchhandlung. Libreria Nautica, die ist spezialisiert auf Kinderbücher. Die hat hier sehr schöne Sachen ausgestellt. Und Nautica sagt auch, spezialisiert auf Themen der Seefahrt und des Schiffsverkehrs. Und die haben wirklich sehr schöne Bücher, Prachtbände mit Illustrationen und Fotos und da kann man in Schwärmen kommen als Bücherfan und natürlich auch als Freund der Seefahrt und der Meere und der Schiffe. Ich gehe weiter. Hier ist ein Stand von ARA, das ist eine Zeitung, die ist sehr katalanistisch orientiert, auf Katalanisch. Und die verkaufen da ihre Art, ja doch ideologisch eingefärbten Sachen. Hier ein Antiquariatsstand mit ganz alten Büchern, wirklich, die sind alle sehr angegilbt, alles altes Papier, man riecht es schon, von einem Meter der Geruch von Altpapier, von altem Papier, aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es sind wirklich sehr schöne Ausgaben, seltene Sammlerstücke und Bücher, die gehen bis in die 20er, 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurück. Weiter geht's auf unserer Tour, die Ramblers hoch. Zwischendurch immer kleine Stände von Rosenverkäufern und Rosenverkäuferinnen. Ich nähere mich jetzt schon dem obersten Teil, Canaletas, wo die Fuente de Canaletas ist, der Canaletas-Brunnen. Und hier suche ich jetzt den Stand von dem El Local, von Iñaki. El Local ist eine Anarcho-Buchhandlung bzw. Association. Die ist im Raval tief verwurzelt und verankert. Seit vielen, vielen Jahren, seit über 40 Jahren sind die da und die werde ich jetzt besuchen. Sehr viele Touristen, das muss ich sagen. Also ich würde mal sagen 60-70% internationales Tourismuspublikum hier. Und jetzt bin ich an Canaletas praktisch schon angekommen und sehe hier die Bücher von Ramon Jenner. Historia und Piano. Ramon Jenner ist ein Medienstar, Klavierlehrer, der im katalanischen Fernsehen eine Art Unterrichtsshow hat, wo er jungen Leuten von der Musikschule die Musik nahe bringt und auch als Lehrer fungiert, als Dozent. Und die Sendung ist wirklich wunderbar. Es sind junge Talente, die klassische, aber auch moderne Musik spielen. Und der Mann hat jetzt ein Buch geschrieben. Das gilt als der Verkaufsschlager des diesjährigen San Jordi. Und das wird jetzt wahrscheinlich in den Statistiken als die Nummer 1 des Verkaufs hier im katalanischsprachigen Raum sein. Das Buch gibt es auf Katalanisch und auf Spanisch. Und da kann sich also niemand rausreden. Zumindest nicht, den das Thema interessiert. Weiter. Hier oben sind wir jetzt an Canaletas praktisch schon angekommen. Hier ist ein Verlag, der heißt Godal Ediciones. Die haben natürlich auch sehr schöne Sachen. Hier gibt es Flamadares Sortiran, La Verde Esporta, Joan Todó, katalanische Autoren hier. Anspruchsvolle Literatur, würde ich sagen, die wir hier haben, die hier ausgestellt wird. Das scheinen sehr viele Übersetzungen auch zu sein. Auch Autoren natürlich von hier, El Libre de Loli, Plini y Vell, y altres autores classics. Sehr schöne Ausgaben, sehr schöne Bücher hier. Rechts auch jede Menge Stände. Zwischen all dem Gerummel und Gedöns hier, La Carbonera, Libreria, eine Buchhandlung, die auch ein alternatives Angebot hat. Auf der einen Seite sehr viele wunderbare Kinderbücher mit kritischem Ansatz. Dann auch eine Mischung aus Bestsellern und Büchern, die überall verkauft werden, auch in allen Buchhandlungen. Sehr gemischt das Angebot. Immer weiter die Ramblers rauf. Ich gehe jetzt mal gegen den Strom. Hier rechts komme ich an einen Stand. Hier laufen die Bestseller. Hier ist die Libreria La Dolce Vita. Offenbar eine italienisch spezialisierte Buchhandlung. Die haben hier allerdings alles. Hier sind die ganzen Bestseller von Lincoln Child, Tormenta, Milenio Carvalho, Ken Follett haben wir hier, Javier Moro. Dann haben wir John Grisham natürlich, der amerikanische Krimiautor, Los Litigantes. Lucinda Riley, internationale Bestseller, die sich gut verkaufen. aber die Realität ist halt bekannt. 80% der Einnahmen machen die Stände heute mit Bestsellern. Hier sind wir an einem Stand, der heißt Editions de la Ella Geminada. Ella Geminada. Ich sehe hier sehr schöne Bücher. Delta de Venus, de Anais Nin haben die hier. Ella Baxter, No Animal. Dann Bücher von Oscar Wilde, Stefan Zweig, Franz Kafka. Also die Klassiker sind hier. Alle auf Katalanisch, ins Katalanische übersetzt. Hola, ¿qué tal? Estoy fabricando un reportaje para una radio alemana. Entonces hablo, describo la Rambla arriba y abajo. Joan Maragall, Clara Noble, Cartes del Festeig. Auch ein Klassiker der katalanischen Lyrik und Literatur, Joan Maragall, der berühmte Dichter. Dann haben wir hier Miquel Dolç, Poesia completa. Thomas More, Utopia, in einer katalanischen Übersetzung nehme ich an. Genau, also sehr schöne Ausgaben, auch sehr bibliophil gestaltet. Emma Goldman, hier die Anarchisten, Walter Benjamin, Ludwig Wittgenstein, sehr viel Philosophie. Sehr anspruchsvolles Angebot hier in diesem Verlag. Ich gehe weiter. Danke. En català o en castellà? En català. Salutacions a la Ràdio Contrabanda. Des de Barcelona, bon Sant Jordi. Ah, des d'Edicions de la Ella Geminada. Moltes gràcies i molt èxit. Gràcies. Adeu. So, die junge Frau, die hier verkauft am Stand, hat uns auf Katalanisch gegrüßt. Ich gehe weiter. Ich befinde mich hier bei einem Stand, der heißt Written in English, Written in Barcelona. Ich gehe davon aus, das sind Autoren, englischsprachige Autoren, die hier in Barcelona leben und auf Englisch schreiben. Das ist sehr interessant. Hier haben wir Jeremy Otterwell, der schreibt was über die Tempelritter. Dann haben wir Matthew Tree, Just Looking. Contrabanda FM. Hola, Matthew Tree. Mucho gusto. Igualmente digo. Este es algo reciente, We'll Never Know? Sí, es de este año, sí. ¿Y de qué va el libro? ¿De qué va el libro? Va de un corresponsal de ciencia para un diario importante británico que es un sexista, un machista horrible. ¿Como muchos? Sí. Y conoce una mujer que dice que su marido está en peligro y él empieza a investigar y después entran muchas otras cosas, su machismo desaparece. Ah, muy bien, es como educativo, como una película de Ken Loach. ¿No? Un poco al final sí. Dices, un poco sí. Esto sí. Sí, muy bien. Bueno, Messio, yo soy de Contrabanda, acabamos de publicar también un libro sobre Contrabanda. ¿Tú lo tienes, el libro de Contrabanda? No. Radio Contrabanda. Radio Contrabanda, tú pasaste por ahí. Sí, sí, durante sé. Bastante tiempo. En los 90, ¿no? Era, o cuando. Sí, sí. Sí, sí, sí me lo han dicho. Y bien, y si quieres, te lo enseño. Lo tengo un ejemplar ahí porque voy ahora a las paradas y lo dejo en algunas paradas. Mira, ich mache weiter mit meiner kleinen Reportage. Hier haben wir den sehr bekannten Autoren, Matthew Tree. We have the very famous author, Matthew Tree. El autor muy famoso, Matthew Tree, aquí. Un autor local muy conocido desde la radio de Contrabanda. Und Matthew Tree hat mir gerade ein Buch abgekauft von Contrabanda. Hier sind mehrere Autoren. Die Autoren sind alle englischsprachige Autoren. Sorry, may I ask you a question? Are you all English-speaking authors living in Barcelona, publishing books in English? That's wonderful. Just the wife of one. Well, just a wife. The editor, very important. Behind every great man is a greater woman. Sorry. She also drew the maps, yeah? So she is an artist. Uh-huh. And this map is done by Lisa. Great. Also the map in here and the map in here. Chronicle of the Forgotten Kingdom. Chronik des Vergessenen Königreichs von Jeremy Otterwell. The Catalan Knight, der katalanische Ritter, Jeremy Otterwell. Because Matthew worked or had a program in Contrabanda FM, yes, where I'm working still. Okay. I appeared on that show once. Yeah, by the radio and by things. All right. Thank you very much, Matthew. It was a pleasure to know you personally. Ja, das war wirklich eine riesen Überraschung. An diesem Stand englischsprachige Autoren, die auf Englisch publizieren, veröffentlichen über Geschichten, die in Barcelona spielen. Das ist wirklich fantastisch. Hier haben wir Cultura Excursionista. Hier haben wir sehr schöne Bücher, sehe ich gerade, über Botanik, Gartenkunde, über Landschaften, Wanderwege, die wilden Bäume Kataloniens sehe ich hier, Els Arbres Silvestres de Catalunya, Fruits del Bosc, also Waldesfrüchte, Waldesobst, sehr schöne Sachen hier. Ich gehe weiter mit meiner Reportage. Gegenüber ist wieder ein Stand von ARA. Da gehe ich ganz schnell durch. Hier sind die Kioske, die Kioskos de la Rambla. Zu meiner Rechten habe ich jetzt einen längeren Stand. Ja, hier sind Autoren angekündigt, die heute hier sein werden und lesen und ihre Bücher signieren. Wir haben hier Luciano Lozano, wir haben Marc González, der ist von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr hier. Paloma Martin, die ist mit ihrem Buch Magica Ciencia von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Dann haben wir hier Nerissa Sabaté, El Mundo de la Dislexia. Und hier sind sehr viele pädagogische Bücher und dann natürlich auch Bestseller, Kinderbücher, alles da. Links jetzt die große Buchhandlung. Die hat also wirklich fast 200 Meter Front. La Central. La Central ist eigentlich eine der größten Buchhandlungen hier in Barcelona. Und La Central hat alles, alles, alles, alles. Also da gibt es alles, was auf dem Punkt Nation ist. Jetzt bin ich hier im Lokal von dem Raval. Wir haben hier also die ganzen Bücher, die das Lokal auch zum Teil selber veröffentlicht, aber auch vertreibt. Da ist alles. Das geht von Comics über Kunst der Kontrakultur, über Memoria, Anarchismus. Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Creo que nos hemos visto, ¿no? Nos hemos un día en el local. Sí, exacto. Por la tarde que venías sí. Ah, sí, soy el de contrabanda del, sí, sí, del libro. Ya lo he visto, lo tenéis. Si queréis más, traigo un par más, pero no sé cómo se vende. ¿Y qué tal? ¿Una valoración? ¿Cómo lo ves? El día de hoy está bastante animado y mientras siga el sol y no llueva, pues fantástico. Sí, es una posición privilegiada. Nosotros estamos abajo de todo con contrabanda. La literatura desde abajo, desde el pueblo, desde la resistencia y la contracultura y la lucha. Muy bien. Bueno, al final aquí en la parada del local con Iñaki. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo lo ves? Pues muy bien, aquí con mucha gente, buen ambiente y bien, bien contento. Y sol. Y mucho sol y buen tiempo, sí. Ojalá que quede así hasta la tarde, tarde, muy tarde, y por la noche que llueva, ¿no? Eso es, eso es. Qué buena falta hace. Muy bien, pues mucho éxito, que vendáis mucho, y sigo mi curso, y por la tarde paso. Y aquí vendemos el libro de Contrabanda FM. Exacto, que se llama Una radio libre en un mundo poco libre, un libro fantástico. Muchas gracias, Iñaki. Chao.